NDR Kultur. Kulturforum. Jederzeit erreichbar, jederzeit gestresst. Und der Stress nimmt zu, je länger man wartet. Wer ruft denn an? Anna. Hallo? 1, 2, 3, 4. Oder auch genau, ja. Das ist ja Metronom. Oder diese Bassdrum, bam, bam, oder Snare, oder Hi-Hat, bam, oder Snare, oder Hi-Hat, bam, oder Snare, oder Hi-Hat. Rhythmus ist das Leben. Der Mond steht schief. Eine Radiostunde für Menschen mit Rhythmusstörungen. Planung, Durchführung, Test und Release. Harmonisch passt. Von Tobias Degenhardt. Rhythmus ist Tanzen. Das Herz. Rhythmus ist Tanzen. Das Herz. Na, Schrödinger? Gut geschlafen? Naja, hab mich eher hin und her gewälzt. Hättest stattdessen mal zur Wiese kommen sollen gestern. Wir haben dich vermisst. Ja, stimmt. Das Fest bei Wiese. Ja, ich war gestern irgendwie nicht ganz in der Stimmung. Du wolltest lieber schlafen? Nein. Ja, weiß auch nicht. Mit der Stimmung ist das so eine Sache, Schrödinger. Die verändert sich nicht einfach so. Die verändert sich erst, wenn du dich veränderst. Also das nächste Mal ein Sprung über den eigenen Schatten und mit deinen Freunden feiern. Ja, du hast wohl recht. Was ist denn los mit dir? Seit dieser Sache mit Maler. War Maler auch da gestern? Nein, wieso? Ich dachte, weil du sie erwähnst. Nein, aber seitdem lässt du dich ganz schön gehen. Ich glaube, es ist ganz schwer, Rhythmus zu lernen, den ich ja in meinem Kopf spüre oder in meinem Körper. Diese Konzept bringen der Rhythmus, ne? Sich überlappenden Rhythmen. Das ist ja eigentlich kein richtiger Rhythmus. Du musst mal wieder in die Gänge kommen. Weißt du, was dir fehlt? Ein Rhythmus. Ein Lebensrhythmus. Da wäre Tanzen doch genau das Richtige. Wir wollten heute mal in diesen neuen Laden. Elektro-Offi. Das Wochenende einläuten. Wie wär's? Bist du dabei? 10 Uhr. Ja, versprochen. Was meint Anna? Mir fehlt ein Lebensrhythmus. Was soll das sein? Ich stehe am Fenster und schaue den Leuten zu. Da drüben joggt einer, ein anderer führt seinen Hund spazieren, da hinten laufen Kinder einem Ball hinterher und ein Pärchen plaudert in der Maisonne. Und ich spüre lediglich Distanz. Etwas trennt mich von ihnen und es ist nicht nur dieses Fensterglas. Ich kann nicht mitspringen, nicht mitlaufen, nicht mitplaudern. Ich habe meinen Spaß verloren, schleichend. So wie ein See langsam austrocknet. Warum? Weiß ich nicht. Aber jetzt leuchtet mir ein Wort den Weg. Lebensrhythmus. Dabei weiß ich nicht einmal, was Rhythmus überhaupt ist. Rhythmus ist das Leben. Das Herz. Rhythmus ist das Salz in der Suppe der Lyrik. Rhythmus ist Tanzen. Das Herz. Kann man das so sagen? Ja, finde ich. Rhythmus ist der Pulsschlag des Lebens. Rhythmus ist für mich, schnell tanzen zu können. Rhythmus, finde ich, ist der Pulsschlag des Lebens. Rhythmus ist was sehr Abstraktes, deswegen kann ich nicht genau, weiß ich nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Rhythmus ist Tanzen. Aber es ist auf jeden Fall etwas sehr Schönes und Angenehmes. Ganz schön verwirrend, was die Leute zum Thema Rhythmus sagen. Eins gefällt mir besonders. Bewegung, die im Gleichklang ist. Aber sonst, das hier passt für mich gar nicht zusammen. Das Herz. Und es ist auf jeden Fall etwas sehr Schönes und Angenehmes. Der Herzschlag, etwas Schönes und Angenehmes. Da klopft etwas und klopft plötzlich nicht mehr. Man kann es nicht kontrollieren. Man ist dem ausgeliefert. Im Grunde wie ein Schreck fühlte sich das an. So. Bloß, dass ich keine Bilder im Kopf hatte, jetzt, dass ein Traum dafür verantwortlich war, sondern ich wachte auf und hatte so das Gefühl, oh, jetzt schlägt's wieder, so irgendwie so, ne? Psst. Ich sitze gerade im Wartezimmer von Dr. Tonn. Und hier neben mir sitzt Willi, ein Elektronikfachmann. Sehr bärtig und mit leuchtenden Augen. Willis Herz hatte eines Nachts ausgesetzt. Jetzt hat man ihm einen Herzschrittmacher eingesetzt. Ein großer Knubbel unter seinem rechten Schultergelenk. Ich darf mal fühlen? So eine Metallkapsel, wie eine Taschenuhr vom Opa. Und wie funktioniert die? Da ist eine Batterie drin, da ist ein Prozessor drin und da ist eben dieser Impulsgeber drin. Da sind zwei Drähte, gehen davon ab. Hier durch so einen kleinen Bypass an der Aorta wird das ins Herz geführt. Und die Spitze ist wie so ein kleiner Tannenbaum gedreht. Und die wird dann in die Herzmuskelwand reingedreht, in der Nähe des AV-Knotens. Und wenn der Sinusknoten seinen Impuls rausgibt, aber er wird nicht weitergeleitet, dann übernimmt das Gerät sozusagen als Bypass, als Umleitung und triggert den Herzmuskel, dass die Kontraktion stattfindet. Ne? Quasi, wenn mein Herz nicht will, dann kriegt's einen Tritt. Deswegen nenne ich das auch gerne meinen Watchdog, ne? Mein Aufpasshund, mein Wachhund. Herr Schrödinger? Also das klingt schon mal beruhigend. Die Technik kann dem Herz auf die Sprünge helfen. Aber was heißt das? Das Herz hat einen Sinusknoten und der gibt Impulse raus? Ich notiere, was ist der Sinusknoten? Herr Schrödinger! Oh, Entschuldigung. Der Neurologe Dr. Tonn erwartet mich. Er soll mir etwas über den Herzrhythmus erzählen. Der schnellste Rhythmus im Körper, den wir spüren können, ist unser Herzschlag, der unser Blut durch den Körper treibt. Und wo wir sagen, irgendwie so zwischen 60 und 100 Schlägen in der Minute, ist ein Rhythmus, ein Grundrhythmus, ein dauerhaftes Dum-dum, dum-dum, dum-dum, was so abläuft. Noch eine Frage, Dr. Tonn. Was ist der Sinusknoten? Das sind einfach kleine Häufchen an Nervenzellen. Selbst rhythmisierende Nervenzellen. Das sind einfach Nervenzellen, die in sich immer wieder ein Potenzial aufbauen. Und wenn die Nervenzelle sozusagen geladen genug ist, dann entlädt sie sich. Die Nervenzellen laden und entladen sich. Und das soll es schon gewesen sein mit dem Herzrhythmus? Ein Laden und Entladen? Selbstrhythmisierende Nervenzellen. Selbstrhythmisierende Nervenzellen. Meine Finger spielen mit dem Notizzettel. Danke, Dr. Tonn. Darüber muss ich erstmal nachdenken. Ich verlasse das Arztzimmer, gehe langsam den Flur zurück. Das Linoleum glänzt. Herzrhythmus ist ein Laden und Entladen. Als ich das Wartezimmer erreiche, kommt eine gebückte alte Frau mit violetter Windjacke heraus. Man wartet und wartet und die Uhr macht Tick, Tack. Hören Sie das auch? Sie lacht kurz, dreht sich weg und trippelt mit ihren roten Schuhen aus der Praxis. Die Uhr macht Tick, Tack. Das ist wahr. Und es kann einen nervös machen, dieses gleichförmige. Die alte Frau bringt mich auf eine Idee. Auch die Uhr hat einen Rhythmus. Bei einer mechanischen Uhr schwingt ein Pendel oder ein Schwungrad. Es wippt hin und her. Und bei der elektronischen Uhr? Willi sitzt noch im Badezimmer. Als Elektronikfachmann kennt Willi sich sicher aus mit elektronischem Rhythmus. Zum Beispiel mit dem Takt in einem Computer. Ohne Takt geht nichts, kann man sagen. Das ist so. Da werden die Prozessoren getaktet, Arbeitstakte, die zum Beispiel die Arbeitsabläufe innerhalb des Prozesses steuern. Die werden alle mit diesem Takt sozusagen versorgt. Der Takt gibt die Arbeitsschritte vor sozusagen. Und ein Takt ist immer ein Arbeitsschritt im Prozessor. Also Digitaltechnik ist eigentlich Takt. Das ist das Herz. Wenn das Herz tot ist, geht auch digital nichts mehr. Die Maschine hat ein Herz? Wie ein Mensch? Das Herz. Der Käppi-Träger neben uns fühlt sich gestört. Wir sind aber keine Maschine und das ist das, was manche leider nicht vergessen dürfen heutzutage. Wir sind alles Menschen. Aber Willi, wer oder was macht diesen Takt in der Maschine? Das ist ein Schwinger. Das ist eigentlich nicht mechanische Funktion. Das ist ein Kristall, der in einer bestimmten Art und Weise produziert und geschnitten wird. Und dadurch eine festgelegte Frequenz. Also es gibt Quarze, die auf der Grundfrequenz schwingen. Das heißt, wie wenn du eine Nadel jetzt auf den Tisch hältst, festdrückst und dann anschlägst, dann hast du einen bestimmten Ton, den sie macht. Ein Ton? Die Uhr tickt eine halbe Stunde weiter oder sie schwingt oder tönt. Ich laufe am Elbufer entlang. Fähren schieben sich durchs Wasser und die Wellen klatschen träge gegen die Kaimauer. Verwirrt bin ich. Verwirrt und erschöpft. Die Frage bleibt, wie soll ich einen Lebensrhythmus finden, wenn ich nicht weiß, was Rhythmus ist? Auf meinem Zettel steht immer noch, was ist der Sinusknoten? Der Arzt sagt, ein Laden und Entladen von Nervenzellen. So entsteht der Herzrhythmus. Bei der Uhr ist es das Hin- und Herschwingen eines Pendels und in der Elektronik ist Rhythmus ein Ton. Eine Fähre gleitet durch das Wasser und da, an der Reling, hebt jemand den Arm und winkt. Es ist die alte Frau mit der violetten Windjacke. Sie tippt auf ihre Armbanduhr und lacht. Da fällt mir der Zettel aus der Hand, flattert durch die Luft und landet in der Elbe. Er schaukelt in den Wellen, während die Fähre hinter den Landungsbrücken verschwindet. Heurika, ich hab's. Die Verbindung der drei Rhythmen ist die Welle. Die Nervenzellen im Herz machen eine Welle. Sie laden und entladen sich. Ich sehe die gezackten Kurven vor mir, die bei einem EKG aufgezeichnet werden. Dieser kurze Ausschlag, der sich kurz beruhigt, um wieder hochzuhüpfen. So wie mein Zettel in der Elbe hüpft. Und das Pendeln einer Uhr ist wie eine einzelne Welle, die hin und her geht. Und auch ein Ton ist eine Welle. Eine Schallwelle. Ich bin in einem Taxi unterwegs und fühle eine Aufregung, wie ich sie lange nicht gefühlt habe. Rhythmus hat etwas mit Wellen zu tun. Auf und ab und hin und her. Neuer Plan? Ich laufe von Pontius zu Pilatus, Land auf, Land ab und trage alles zusammen, was ich finden kann, bis ich diese Wellen verstanden habe. Und heute Abend wird getanzt. Gehen Sie den Rhythmus weiter? Haben Sie den Atemrhythmus? Ein ganz regelmäßiges Ein- und Ausatmen. Das ist ja ein Rhythmus, der konstant da ist und wo man sich ja irgendwo auch fragt, was macht das eigentlich? Es gibt ja Steuersysteme im Körper, die genau diese Rhythmen aufrechterhalten. Und das relativ gut und auch über 70, 80, 90 Jahre lang. Mehr oder weniger. Oha, es wird komplizierter. Es gibt mehrere Rhythmuswellen im Körper. Und dann eben so diese Tagesrhythmik, dieser 24-Stunden- oder fast 25-Stunden-Rhythmus, der ist ja auch sozusagen im Körper implementiert. Der ist völlig unabhängig von der Außenwelt und wird von der Außenwelt nur moduliert. Dafür gibt es ein Kerngebiet im Gehirn. Das Kleinhirn ist für Rhythmik zuständig und eben der sogenannte suprachiasmatische Kern, der sozusagen sich selbst beeinflussen kann durch Lichtimpulse, aber auch völlig ohne Lichtimpulse immer gleichmäßigen Takt macht. Die Sonne scheint durchs Fenster. Ich spüre die Wärme in meinem Gesicht und schließe die Augen. Während Dr. Ton erzählt, sehe ich zwei Wellen vor mir, die einen Rhythmus machen. Mal steigt die eine, mal die andere. Das Cortisol steigt wieder an und dann haben wir sozusagen Aktivität, was dann über den Lauf des Tages absinkt, während der Gegenspieler, das Melatonin, im Lauf des Tages langsam ansteigt und abends gegen 23, 24 Uhr im Normalfall am höchsten ist. Und dann sind wir sozusagen am wenigsten aktiv und am müdesten. Pennen ein und das Melatonin sinkt dann ab und wenn das tief genug abgesunken ist, werden wir davon wach. Und das Cortisol steigt wieder an und dann haben wir sozusagen Aktivität. Cortisol, Melatonin, Cortisol, Melatonin, Cortisol, Melatonin, Cortisol, Melatonin, Melatonin, Melatonin, Cortisol, Melatonin, Cortisol, Melatonin, Cortisol, Cortisol, Melatonin, Cortisol, Melatonin. Da gibt es tatsächlich so einen Peak, der so nach 6 bis 8 Stunden Wachheit da ist, dass es nochmal so ein Hauch von Leistungseinbruch gibt oder Entspannungsbedürfnis. Selbst so ein normaler Arbeitstag bildet das ja ab, dass wir sozusagen immer wieder auch sogar tarifvertraglich vorgesehene Pausen haben. Also dass wir sozusagen nicht 8 Stunden durcharbeiten müssen, sondern dass wir da einen Rhythmus drin haben. Seltsam erfrischt verlasse ich die Praxis. Ich bin wieder ein Stück vorangekommen. Der Körperrhythmus besteht aus mehreren Wellen, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Diese Wellen haben mit Aktivität und Entspannung zu tun. Sie haben ihr Hoch oder ihr Tief. Ich spüre meine Schritte auf dem Gehweg. Links, rechts, links, rechts. Beschleunige und stürze mich ins Getümmel. Was für einen Tagesrhythmus haben die Leute? Tagesrhythmus. Ich stehe um 6 auf. 6 Uhr auf? Ich stehe um 7 auf. Also ich stehe ungefähr um 8 Uhr auf. Vor 9 darf mein Mann mich nicht wecken. Frühstücke. Frühstücke mit meiner Frau. Zähne putzen und waschen. Aufstehen, arbeiten. Ich gehe morgens zur Arbeit. Aufstehen, arbeiten. Arbeiten gehen. Mittags zwischen 12 und 1. Dann arbeite ich bis 16 Uhr. Dann gehe ich wieder nach Hause. Nach Hause kommen. Abends nach Hause. Dann esse ich. Dann gehe ich zum Sport. Kollegen treffen, Freunde treffen. Ja, und dann lese ich. Bisschen Fernsehen gucken. Gucken ein bisschen ins Fernsehen, dann geht's ins Heierbett. So, 9:30 ins Bett. Mich um 10 schon erledigt. Zwischen 11 und 12 ins Bett. Essen. Tag und Nacht wälzen sich wie große Wellen über die Erde. Und jeder Mensch synchronisiert seine inneren Wellen damit. Mehr oder weniger. Wie nachtaktive Tiere, nicht? Nachtrhythmus. Man ist nachts wach, kann in Ruhe arbeiten, weil alle um einen rum schlafen, es ist draußen ruhig und so weiter. Das ist optimal für konzentriertes Arbeiten. Nur muss man ja irgendwie tagsüber schlafen. Da sind wieder die anderen aktiv und machen Krach. Die Welle der Aktivität steigt am Morgen. Man macht da Dinge wie Fenster zustellen mit Matratzen. Man überlegt sich schallisolierte Schlafkammern, was ich da schon alles mir überlegt habe. Die Aktivität entlädt sich über den Tag. Dieser verdammte Krach in der Stadt, eine echte Belästigung, wird immer mehr. Die Welle sinkt, der Abend kommt. Entspannung. Man fällt ins Bett. Ja gut, ich schlaf auch mal, ne? Also wenn es dunkel ist, schlafe ich. Das ist eigentlich mein Rhythmus, das war's. Die Rhythmik haben wir auch im Schlaf. Wir schlafen ja nicht in einem Ding durch, sondern wir schlafen ja mit Rhythmen. Wenn Sie einschlafen, haben Sie relativ schnell eine Tiefschlafphase, wo Sie traumlos tief schlafen. Und je länger Sie schlafen, umso weniger traumlose Tiefschlafphasen haben Sie und umso mehr traumbesetzte Tiefschlafphasen kommen. Also da gibt es auch nochmal innerhalb dieses kompletten Blocks Schlaf nochmal eine ganz diffizile Feinrhythmik, die auch wieder von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich ist, aber sehr ähnlich, die uns nur nicht so bewusst ist, weil wir sie eben größtenteils verpennen. Ich wälze mich nachts herum. Das ist meine Form von Rhythmik. Und oft wache ich morgens erschöpfter auf, als ich abends eingeschlafen bin. Dann beginnt alles von vorn. Um 6 klingelt der Wecker, meistens stehe ich um 7 auf. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade drin, dass ich sage, ich stehe früh auf, brauche in meinem Rhythmus auf jeden Fall meinen Kaffee. Also sobald ich geduscht bin, bin ich aktiv. Dann ist man mehr der Anschalter gedrückt. Klar, nicht jeder kommt aus dem Bett wie ein Springteufel. Aber mir ist keine Dusche kalt und kein Kaffee stark genug. Ich schaffe es nicht, in diesen Rhythmus hineinzukommen. Mein Surfbrett in der Hand stehe ich am Strand und schaue den Leuten zu, die mühelos auf diesen Tag-Nacht-Wellen surfen. Rauf und runter, rauf und runter. Es sieht so leicht aus und kann so schwer sein. Rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Tick, tick, tick, tick, tick, tick. Das sind halt Kreise, die sich wiederholen und eigentlich ständig wiederholen, so wie Loops. Ja, genau. Kreise, die sich wiederholen. Das ist der Rhythmus. Und ich werde müde davon. Tick, tick, tick, tick. Warum empfinden die anderen da einen Reiz? Weil das so archaisch ist und so ursprünglich. Also ich glaube, die Menschen haben immer schon irgendwie auf irgendwelchen Holzstämmen rumgekloppt und dadurch halt irgendwie einen Groove produziert. Aber am Ende es ist immer nur dieser Kreislauf, dieses wirklich tak, tak, tak. Aber was machen diese Kreisläufe? Was empfinden die Leute dabei? Also wenn ich in einem Rhythmus bin, den ich ja in meinem Kopf dann spüre und in meinem Körper, dann weiß ich halt sozusagen, was kommt. Dass etwas sich wiederholt oder dass etwas ein Maß hat. Das ist für mich keine Überraschung. Und er wiederholt sich jedes Mal. Also es wiederholt sich immer. Einfach immer wieder Takt. Ein Takt. Rhythmus ist ja was Verlässliches. Und mantrisch. Die aneinandergereihten Schläge, die immer wieder diesen Loop ergeben, dieses Mantra. Und dieses und, Mantra. In so einer Bewegung. Und dieses Mantra. Und, Rhythmus, Klang, Melodie. Gefühl. Es passiert einfach. Es kommt einfach von alleine raus. Das Herz. Das Herz. Das Herz. Das Herz. Dein Herz kann es schon. Aber man ist häufig dem auch ausgeliefert, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn sie sich aufgeregt sind, weil sie frisch verliebt sind, können sie noch so sehr sagen, ruhig, ruhig, und trotzdem wird das Herz einfach schneller schlagen. Ruhig, Schrödinger, ruhig. Also, Rhythmus ist diese ständige Wiederholung, dieser Kreislauf. Man weiß genau, was kommt, man ist nicht überrascht. Gut. Und dann ist Rhythmus dieses Ausgeliefertsein. So wie man dem Herzschlag ausgeliefert ist. Aber das zusammen ist ja noch nicht etwas sehr Schönes und Angenehmes. Ja, ist es doch nicht. Monoton ist das doch. Monoton und anstrengend. Fahrrad von hinten. Ich springe zur Seite. Das Fahrrad rauscht an mir vorbei. Ein schwarzes Hollandrad. Und darauf sitzt, ich traue meinen Augen kaum, die alte Frau mit der violetten Windjacke. Ihr kleiner Körper wippt auf dem Sattel hin und her, während ihre Füße in die Pedalen treten. Auf und ab und auf und ab. Aha, denke ich, da haben wir wieder die Welle. Auf und ab und auf und ab. Das ist ein Rhythmus, ein Tretrhythmus. Und dieses Auf und Ab bewirkt, dass sich Zahnräder und Gummireifen im Kreis drehen. Insgesamt ist es Bewegung, die im Gleichklang ist. Ja, genau. Und nun hält die alte Frau an einer roten Ampel. Flink rutscht ihr Hinterteil vom Sattel, die roten Schuhe springen auf den Gehweg, die Hände halten den Lenker. Stabilität, rauscht es mir durch den Kopf. Die Räder müssen sich drehen, damit Stabilität entsteht. Ein stehendes Rad kippt um. Rhythmus ist Stabilität. Ich stehe wieder am Elbstrand und schaue der Sonne hinterher. Es ist 14.32 Uhr, warmer Nachmittag. Mein Herz klopft. Und diesmal versuche ich nicht, das Klopfen zu ignorieren. Dazu mein Atem. Diese Rhythmen halten mich am Leben. Sie sind mein Kreislauf, meine Stabilität. Solange ich ihnen nicht vertraue, kann ich nicht empfinden, was Rhythmus ist. Ich schaue der Sonne hinterher. Und eigentlich dreht sich in diesem Moment die Erde unter meinen Füßen. Und dann gibt es diesen Monatsrhythmus, 28-Tage-Rhythmus, der ja auch nichts mit primär mal mit dem Mondzyklus zum Beispiel zu tun hat, sondern der aus uns heraus generiert wird, aus dem Hormonstatus und den der Körper auch selber macht. Und letztendlich haben wir den Jahresrhythmus, der sich äußert in so unterschiedlichen Phasen der Aktivität und Stimmung. Und durchaus nicht nur zu verbinden mit den Jahreszeiten, sondern in irgendeiner Form eine Rhythmik, die sich sozusagen wiederholt. Januar, Februar, März, April. Die Erde kreist auf einer stabilen Bahn um die Sonne. Juli, auch dieser August, Rhythmus ist in mir enthalten. September, ich habe einen inneren Tag, November, eine innere Nacht, Dezember, einen inneren Monat Januar, und ein inneres Februar, Jahr. März, April. Und dann haben wir noch diesen ganz großen Rhythmus, ne? Vom Kindwerden in das Erwachsenenalter und dann wieder langsam abklingend. Das ist ja auch nochmal so ein spezifischer Rhythmus. Das Werden, das Sein, das Vergehen. Auch wieder eine Welle, ein Rhythmus, ein Auf und Ab. So kommen und gehen die Lebewesen. Menschen, Tiere, Pflanzen. Vielleicht trommelt dieser Rhythmus in allen Dingen. Etwas formt sich, ist eine Zeit lang stabil und löst sich wieder auf. Und stabil heißt vielleicht nichts anderes als, es hat einen Rhythmus gefunden, bis dieser Rhythmus irgendwann wieder verwirbelt. Der Wind spielt mir um die Nase. Ich atme tief ein und schließe die Augen. Die Natur ist voll von diesen Rhythmen. Der Kreislauf der Winde. Runterfallen, rüberströmen, hochsteigen, forttreiben. Der Kreislauf des Wassers. Konservieren, kondensieren, abregnen, aufsaugen. Der Kreislauf der Böden. Eruptieren, erodieren, absenken, hochdrücken. Der Kreislauf der Pflanzen. Himmelstreben hochbegeben, aufblühen, einsinken. Der Kreislauf der Tiere. Nachwuchs zeugen, Nachwuchs kriegen, alt werden, absterben. Der Kreislauf des Körpers. Losbewegen, schlafen, legen, aufnehmen, ausscheiden. Vielleicht bin ich zu weit weggerückt von der Natur, von der Langsamkeit, von dem fließenden Ineinandergreifen der verschiedenen Kreise. Es liegt etwas Weiches darin, das ich in meinem Arbeitsalltag nicht erlebe. Hier sind die Rhythmen hart. Um 12 Uhr ist das Meeting, um 13 Uhr das Eating. So ist jeder Tag durchgeplant, 5 Tage die Woche. Und am Wochenende erhole ich mich davon. Mehr oder weniger. Also, dann habe ich doch einen Rhythmus. Einen sehr klaren sogar. Woran hapert es denn? Ja, dann schauen, wie der Körper sich fühlt. Ein Einklang, Balance mit dem Körper. Dann was für den Geist tun. Und ja, so einen Rhythmus finden. So nicht einfach. Ich bin auf der Suche nach dem Rhythmus. Rhythmus hat etwas mit Körper und Geist zu tun? Mit Einklang und Balance? Puh, die Sache wird nicht einfacher. Ich schreibe eine SMS an Anna. Bin auf der Suche nach dem Rhythmus. Ist nicht einfach. Prompt summt mein Handy. Deswegen, Doppelpunkt, heute tanzen. Ausrufezeichen. Ja, heute Abend wird getanzt. Und vielleicht ist alles einfacher als gedacht. Man hört Musik, man bewegt sich dazu und der Rhythmusknoten löst sich von ganz allein. Aber, mal angenommen, der DJ legt die falschen Platten auf. Was, wenn der Beat für das eigene Gefühl zu langsam geht oder zu schnell? Kann Rhythmus nicht auch ein Tyrann sein? Ein Drill-Sergeant, der in seine Pfeife bläst und man muss sich fügen? In meinem Leben legt mein Job die Platten auf. Und zurzeit fällt mir das Tanzen schwer. Wenn der Chef sozusagen wie in einem Drachenboot hinten der Trommler ist, der dann halt auch trommelt und sagt, jetzt wird geschlagen, jetzt wird zur Arbeit gekommen, jetzt musst du auch da sein. Und mich dann eben auch schlägt, wenn ich dann nicht erschienen bin. 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, wieder 25 Minuten arbeiten, wieder 5 Minuten Pause. Und nach 4 solchen Einheiten macht man dann eine Viertelstunde Pause und so weiter. Planung, Durchführung, Test. Indem ich weiß, dass ich dann nur 15 Minuten Zeit habe, muss ich eben gleich auf den Punkt kommen und kann ich erst erklären, wie denn die Welt entstanden ist. Ganz strikt wird das eingehalten. Da ist ja noch was kaputt. Dann Arbeitseinheit für jeden Punkt. Ein Zeitpunkt da. Zeitintervalle, die als effektive Arbeitsstelle. Das ist eine Agenda und der Agenda sind sozusagen das verschiedene Timer. Dieses feste Raster bleibt. Wie so ein Korsett. Vielleicht bin ich eingezwängt in das falsche Arbeitsrhythmus-Korsett. Vielleicht schnürt es mir die Luft ab. Wie wäre es, wenn ich einen unregelmäßigen Arbeitstakt hätte? Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger. Also ich habe keinen Rhythmus mehr. Es gibt keinen reinen Frühdienst, reinen Spätdienst, reinen Nachtdienst. Bei uns ist das halt der wildeste Mischmasch. Also gutes Beispiel, diese Woche. Gestartet mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Nachtdienst. Donnerstag dann rausgekommen, Donnerstagmorgen. Ausschlaftag plus Freitag frei. Das war quasi mein Wochenende. Heute frühen Frühdienst, das heißt um 5 aufstehen, damit ich um 6 da bin. Und ja, morgen wieder Spätdienst, das heißt von 1:30 bis 9:30. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das Herz braucht regelmäßig eigentlich seine Ruhezeiten. Es fährt ja runter in der Nacht. Und dadurch, dass es bei mir keinen geregelten Lebensrhythmus gibt, ist das ungesund, definitiv. Das Unregelmäßige wäre auch nichts für mich. Ein bisschen Korsett muss schon sein. Und ein unruhiges Herz würde mir auch nicht gefallen. Was ich stattdessen habe, ist ein unruhiger Kopf. Ständig passiert bei uns etwas im Büro. Wieder E-Mails, wieder Telefonate, neue Absprachen, neue Justierungen, Richtungswechsel. Und stoisch geht der immer gleiche Arbeitstakt darüber hinweg, der Takt des Terminplans, wie ein Metronom. Es ist nicht leicht, da hinterherzukommen. Vielleicht versuche ich, das nachts im Bett nachzuholen. Vielleicht wälze ich mich deshalb herum und kann nicht einschlafen. Was mein Schlafen verhindert, das sind ja eigentlich eher so, so Gedanken, die ich dann halt so nachts noch habe. Oder die ich eigentlich die ganze Zeit habe, die halt nachts nicht aufhören. So ist vielleicht besser. Es gibt ja auch Tage, wo man wirklich kaum zum Schlafen kommt oder einfach nicht schlafen kann. Was weiß ich, vielleicht steht der Mond schief. Oder man ist wetterfühlig und kommt einfach nicht dazu. Also ne, der Wecker klingelt, aber ich stehe nicht auf, sondern eine halbe Stunde nachher. Bin dann aber schon also in diesem Rhythmus drin, dass ich eigentlich die Nacht zum Tage machen könnte. Trag dann dazu auch noch bei, dass ich dann diesen Rhythmus dann auch noch weiter gerne nach dem Nachtdienst, weil ich dann nämlich noch wach, später abends ins Bett gegangen bin. Das heißt, den Wecker am nächsten Tag noch später gestellt habe, damit ich wieder wenigstens 6-7 Stunden versuche, bis abends durchzuhalten, dann aber doch wieder noch später aufgestanden bin, dass ich das kann, alles so, dann wieder in den Rhythmus rein. Das ist ja eigentlich kein richtiger Rhythmus. Die Rhythmen der Woche greifen ineinander wie Zahnräder einer Maschine. Und wenn eines dieser Räder ins Stocken kommt, wirkt sich das auf die anderen aus. Dann trudelt die Maschine abwärts. Wir sind aber keine Maschine und das ist das, was manche leider nicht vergessen dürfen heutzutage. Wir sind alles Menschen. Ich meine das ja nur als Bild. Die einzelnen Rhythmen müssen gegenseitig austariert sein. Der Tagesrhythmus zum Beispiel und der Arbeitsrhythmus. Es gibt ja die Lerchen und die Eulen. Menschen, die einfach sozusagen Frühaufsteher sind und früh sehr viel Aktivität haben, aber dafür nachmittags schon abschlafen. Und es gibt die, die um 11 erst richtig wach werden, aber dafür eben sehr lange aktiv sein können. Da muss man gut in sich hineinhören können. Welcher Vogel singt denn da? Um für seine verschiedenen Rhythmen wiederum einen Rhythmus zu finden. Um Einklang und Balance herzustellen. Bewegung, die im Gleichklang ist. Aber was hilft es einem, wenn man bereits ins Stolpern gekommen ist? Entspannung. Entspannung? Dass es da einen Wechsel geben sollte zwischen Aktivität und Entspannung. Auf der Wiese in der Sonne liegen, entspannen. Und dann meditiere ich und denke ich 1 bis 2 Stunden. Dann gehen wir unseren Hobbys nach. So, und dann gehe ich ein bisschen in die Stadt. In ruhigen, gleitenden Tagesablauf. Entspannung will gelernt sein. Abends sitze ich meist im Wohnzimmer und versuche mich beim Fernsehen zu entspannen. Aber letztlich endet es damit, dass ich durch die Kanäle seppe. Lust auf Tanzen haben. Außerdem dorthin vordringen, wohin sich noch nie ein Mensch gewagt hat. Dieses perfekte Wesen. Sein Herz ist ein Magnet. But the brain is still functioning. Das ganze Karussell wieder von vorne. Lust auf Tanzen haben. Ich brauche Ablenkung, um mich zu entspannen. Aber diese Ablenkung ist auch wieder anstrengend. So löscht sich das Ganze aus. Plus und Minus bringen sich gegenseitig auf Null. Wenn du immer nur zwischen Übererregung und Untererregung hin und her gehst, ja, dann hast du ja diesen normalen Ablauf in dem mittleren Bereich, wo man sich in der Regel wohlfühlt, wo man das alles kontrollieren kann, dann hast du den ja nicht mehr. Du hast ja nur ein entweder oder, heiß, kalt. Dann ist das schon ein schwerst gestörter Rhythmus, ja. Habe ich eine Rhythmusstörung oder einen Leerlaufrhythmus? Seit Monaten bemerke ich, dass es mir immer schwerer fällt, mich auf eine Sache zu konzentrieren. In mir wird es hektischer, obwohl die Welt die immer gleichen Kreise dreht. Und es gibt eine ganz, ganz spannende Theorie zum Thema der Entwicklung von Burnout und Depression. Die sagt tatsächlich, dass Rhythmusstörungen am Anfang stehen solcher Erkrankungen und nicht das Symptom sind, sondern eher die Ursache. Habe ich ein Burnout, eine Depression? Keine Ahnung. Ich weiß nur, Mir ist die Freude verloren gegangen, die Lebenslust. War Maler der Auslöser? Vielleicht. Zumindest stelle ich mir die Sinnfrage, seit sie nicht mehr da ist. Warum tue ich, was ich tue? Was soll das alles? Manchmal zerkrümelt mir vor den Augen der Tag. Wenn Sie in Ihrem Wohnzimmer sitzen und hören verschiedene Rhythmen, der berühmte Krankenwagen draußen, ein tolles Lied im Radio und möglicherweise das Bimmeln Ihres Handys, sind Sie ja in der Lage, sich aus diesem verworrenen Abfolge von Rhythmen den rauszupicken, der Ihnen gerade wichtig scheint. Und wenn Sie Blaulicht geil sind, dann gehen Sie ans Fenster und gucken, was ist das da gerade für ein Krankenwagen. Und wenn Sie irgendeine wichtige Nachricht erwarten, gehen Sie ans Handy. Und wenn Sie die Musik geil finden, dann sind Sie praktisch von beidem nicht zu beeindrucken, sondern sagen sich, dieses Lied muss ich zu Ende hören. Das ist eine ganz große Leistung unseres Gehirns, flexibel, je nach individueller Augenblickssituation, sich verschiedenen Rhythmen anzupassen, verschiedene Rhythmen rauszusuchen, als jetzt gerade relevant. Was ist wichtig, was nicht? Solche autistischen Menschen sind ja ein Idealbeispiel für genau dieses Phänomen, dass sozusagen die ganze Welt als eine verworrene Sequenz von Informationen, von Rhythmen, von Zyklen wahrgenommen wird, die man nicht mehr einsortieren kann. Milder ist es bei Depressiven nicht anders, die im Prinzip auch nicht mehr in der Lage sind, herauszufiltern, welcher Rhythmus ist jetzt für mich wichtig und was ist nicht wichtig. Wir haben ja extrem viele verschiedene Rhythmen, die unseren Alltag, unsere Welt definieren. Mehr als eine Info in verschiedenen Lautstärken kann ich nicht wirklich zuordnen. Das mag aber auch daran liegen, dass ich im Wald groß geworden bin. Gleichzeitig zu verarbeiten, viele Inputs habe ich offensichtlich nicht so gut trainiert wie andere Leute. Fällt mir immer noch schwer. Der Wald ist Zeitlupe, die Großstadt Zeitraffer. Ich habe schon immer in Großstädten gelebt und kann die Inputs trotzdem nicht mehr verarbeiten. Das heißt, ich höre die Informationen und verstehe sie, aber sie lassen mich kalt. Sie berühren mich nicht. Sie rauschen an mir vorbei. Als wäre das Gefühl aus den Dingen herausgesaugt worden. Wie kommt das Gefühl wieder zurück? Hat das auch etwas mit Rhythmus zu tun? Wie kommt man aus der Monotonie heraus? Wie entsteht ein Rhythmus? Für mich als Schlagzeuger ist es halt so, dass jedes Metronom, was ich quasi spiele, mit meiner linken Hand oder mit der rechten Hand oder mit dem Fuß, ist ja eigentlich schon ziemlich monoton. Aber durch das Zusammenspiel wird halt aus verschiedenen monotonen Takten ein bunter, interessanter Rhythmus insgesamt. Rhythmus ist das Zusammenspiel, sagt der Schlagzeuger. Ich überlege. Dieses Zusammenspiel entsteht durch die verschiedenen Takte des Schlagzeugers, also letztlich durch sein Zusammenspiel. So wie in meinem Körper unterschiedliche Wellen zusammenspielen. Aber was heißt das dann für den Rhythmus? Damit bin ich keinen Millimeter dichter dran. Arbeitszeiten sind getaktet, Maschinen sind getaktet. Eine Sprachtherapeutin erzählt mir etwas über den Unterschied zwischen Takt und Rhythmus. Ich glaube, Rhythmus ist etwas, was sich selber herstellt und was nicht sozusagen von außen festgeschrieben ist. Wobei Takt natürlich auch wichtig ist, um eine Wiederholung herzustellen und dadurch auch ein rhythmisches Empfinden auszulösen. Aber der Rhythmus ist etwas, was sich selber findet. Es gibt ein Ticken unterschiedlicher Takte, ein Schwingen unterschiedlicher Wellen. Und darin findet sich der Rhythmus selber? Das Ganze bleibt mysteriös. Unter der Markise eines Cafés setze ich mich auf einen weißen, verschnörkelten Stuhl. Und während ich Kaffee bestelle, bemerke ich gar nicht, wer rechts am Nebentisch sitzt. Erst später wende ich den Blick, als ich eine Wespe vertreibe und sehe, es ist die alte Frau mit der violetten Windjacke. Ich weiß, wer Sie sind. Ja, wir haben uns vom Wartezimmer von Dr. Tong getroffen. Und dann haben Sie von der Fähre bei den Landungsbrücken zu mir herübergewinkt. Und später haben Sie mich mit Ihrem Hollandrad beinahe umgefahren. Ich hatte einen seltsamen Tag. Und unwillkürlich komme ich ins Erzählen. Über meine Rhythmussuche. Über die Schwierigkeiten, die ich nicht auflösen kann. Rhythmus erkläre ich ihr, das seien Wellen, Kreisläufe und Stabilität. Das würde ich noch verstehen. Man müsse zwischen diesen Kreisen eine Balance herstellen, sonst fiele das Ganze auseinander. Außerdem könne man Rhythmus als ein Werden und Vergehen ansehen. Das sei schon schwieriger. Denn man müsse überlegen, ob da nicht alles, was es überhaupt gibt, in irgendeiner Form ein Rhythmus sei. Aber jetzt hätte ich einen Schlagzeuger getroffen und eine Sprachtherapeutin und nun wisse ich überhaupt nicht mehr Bescheid. Alles dreht sich und bewegt sich, ein Räderwerk der Lebenskreise, ineinander, durcheinander, jedes seine Lebensweise. Ich bin ich und du ein anderer, du bist ich und miteinander wirbeln wir durchs Weltgewimmel, ein Feuerwerk am Sternenhimmel. Ich verstehe nicht ganz. Das ist meine Definition von Rhythmus. Ich bin etwas ratlos und kratze mich am Kopf. Die alte Frau schaut grinsend aus der Ferne herüber. Was haben Ihre beiden Rhythmiker denn gesagt? Der Schlagzeuger und die Sprachtherapeutin. Der Schlagzeuger sagte, Rhythmus entstehe durch das Zusammenspiel. Und die Sprachtherapeutin meinte, Rhythmus sei etwas, was sich selber findet. Ja, na also, Schlüssel und Schloss, beides vertauscht. Passt doch. Was meinen Sie damit? Das erste X ist leider nix, das zweite X ist keins. Nimm erstes X und zweites X aus 0 und 0, mach 1. X? Wie? Links erscheint die Kellnerin. Sie stellt mir eine zierliche weiße Tasse mit dampfendem Kaffee auf den Tisch. Danke, sage ich verwirrt und werde von ihr mitleidig angeschaut. Danke, sage ich nochmal und als ich nun den Kopf wieder zum Nebentisch wende, ist die alte Frau verschwunden. Den Gehsteig herunter flattern einige Tauben. Und während die Tauben flattern, flattern mir die Rätsel der alten Frau durch den Kopf. Was soll das alles heißen mit 0 und 0 und 1? Ich soll beides verbinden? Das Zusammenspiel und... Und als hätte jemand einen chinesischen Gong geschlagen, habe ich plötzlich die Antwort. Durch das Zusammenspiel... Das klingt wie ein magischer Spruch. Rhythmus ist das Zusammenspiel, was ich selber finde. Wenn zum Beispiel an der Straße so Straßenschilder oder so in einem gleichförmigen Rhythmus vorbeiziehen, während ich im Auto daran vorbeifahre, dann muss ich manchmal immer im Takt dazwischen kurz meinen Muskel anspannen. Autobahn, Abfahrt, Auto, Kostenbaum, Fuschrad, Kostenwagen, Bach, Campingwagen, Kostenbaum, Strauchspannungsleitung, Notrufsäule, Parkplatz. Tatsächlich zucke ich mit rechts und links abwechselnd und das tue ich in einer bestimmten Reihenfolge, weil das irgendwie eine beruhigende Wirkung auf mich hat. Die aneinandergereihten Schläge, die immer wieder diesen Loop ergeben, dieses Mantra. Die aneinandergereihten Schläge, die immer wieder diesen Loop ergeben, dieses Mantra. Im Leben stellt sich manches Mantra ein Schläge, und gibt Sicherheit und Stabilität. So wird halt wieder ein Groove draus, aber dass es dann auch wieder gebrochen wird und dass da so ein bisschen dadurch halt irgendwie so ein Stolpereffekt entsteht, wer halt so ein bisschen so, was ist das denn jetzt und so, und das macht halt dann irgendwie so den Sex-Appeal aus. Und dann kommt etwas Neues. Das Zusammenspiel, was sich selber findet. So ist auch der Lebensweg, denke ich. Wenn du immer nur eine Strecke gehst, immer deinen Rhythmus, deinen Zyklus irgendwie so vorantreibst und nicht einmal abgehst und mal neue Rhythmen dann irgendwie aufnimmst, neue Wege beschreitest, dann wird das dann irgendwie auch langweilig. Ja. Guter Temporhythmuswechsel mit dem hohen Ball, den sie da mal kurz einstreute. Genauso wie wenn du immer dir nur einen Viervierteltakt vielleicht anhörst und nicht mal einen Dreivierteltakt oder andere Musikrichtung. Dann sollte man sich die Arbeitszeit vielleicht freier einteilen können? Eine Folge der Einschlafstörung ist eine Aufstehstörung. Wenn man oft spät einschläft, steht man auch gerne mal spät auf. Und dazu kommt dann auch noch, dass ich Gleitzeit habe. Das heißt, da sind lauter gebrochene Rhythmen. Ja, das ist Segen und Fluch in einem, weil ja, einerseits kriege ich sozusagen keinen Ärger dafür, wenn ich verschlafe und spät zur Arbeit komme. Andererseits lerne ich auch nie, da in einen Rhythmus reinzukommen oder bin nicht richtig in einem Arbeitsrhythmus drin. Gibt es noch ein Problem? Ja, nicht in dem Rhythmus der anderen drin zu sein, ist, glaube ich, ein Problem für die Gruppenzugehörigkeit. Man wird dadurch zum Outsider oder man hat so ein besonderes Stigma. Da kommt dann ja die Frage auf, hä, wieso mache ich das denn eigentlich? Und deswegen muss darüber auch gerne mal ein bisschen gepöbelt werden. Es wird gepöbelt, weil man einen anderen Rhythmus hat als die anderen? Oh, da kommt er. Nee, wer er? Ja, er. Er. Ach, er. Ha! Ja. Rituale sind ja für den Einzelnen extrem selbststabilisierend und innerhalb so einer gesellschaftlichen Gruppe extrem definierend. Mit einem Ritual können sie dazugehören und wenn sie es nicht kennen, sind sie aber auch ganz schnell außen vor. Rituale? Wie war das? Warum werden Rituale hier erwähnt? Na gut, ja, auch Rituale sind etwas Rhythmisches. Der gleiche Ablauf, der immer wiederkehrt. Wenn im Büro mein Computer hochfährt, werfe ich jedes Mal einen Blick aus dem Fenster. Das ist ein Ritual, das ich mir angewöhnt habe. Vielleicht sind diese Rituale das Problem. Meine ständigen Selbstrhythmisierungen. So plätschern die Jahre vorbei. Januar, Neujahr, Heilige Drei Könige, Valentin, Rosenmontag, Aschermittwoch, März, April, Karfreitag, Ostern, Mai, Muttertag, Christi Himmelfahrt, Juni, Fronleichnam, Juli, Sommerloch, August, Friedensfest, Maria Himmelfahrt, September, Tag der Deutschen Einheit, Erntedank, Halloween, November, Allerheiligen, Volkstraum, Tod, Siesta, Nikolaus, Weihnachten, Silvester, Januar, Neujahr, Heilige Drei Könige. Ich sag mal, es gibt irgendwie so viele verschiedene Rhythmen, wie es Menschen gibt. Und das sind halt Kreise, die sich wiederholen und eigentlich ständig wiederholen, so wie Loops, die halt immer wieder kommen und die am Ende dann ein Ganzes ergeben. Und das ist dann der Rhythmus. Aufstehen, arbeiten und abends noch ein bisschen was zu Hause machen und schlafen und dann gehen. Gucken, was der Tag so bringt. Und dann gucken, was der Tag so bringt. Nochmal gucken wir Tagesschau. Gucken, was der Tag so nochmal bringt. Gucken wir Tagesschau. Und dann gucken, nochmal was der gucken Tag wir Tagesschau. Auf der Lebensreise ergeben die Lebenskreise die Lebensweise. Ich will etwas anderes machen in meinen Gewohnheiten. Ich will neue Wellen schlagen. Es ist genau 8 Uhr und ich besuche einen Trommelkurs. Der afrikanische Trommellehrer streicht über das Fell seiner Djembe und nickt. Früher, diese Trommel war für uns unser Telefon oder unser Internet oder etwas wie so. Trommel ist eine Sprache. Zum Beispiel, wenn ein Freund oder meine Familie in ein anderes Dorf möchte mit mir reden, kann mit Trommel etwas sagen. Alles, was er sagt im Trommel, ich kann das alles verstehen. Zum Beispiel, dein Vater ist tot. Und da, wenn ich arbeite, ich kann sagen, jetzt ich kann nicht mehr arbeiten, weil mein Vater ist tot, ich muss nach Hause gehen. Weißt du? Trommel war unser Telefon. Rhythmus ist Kommunikation. Und Kommunikation ist das Zusammenspiel, was sich selber findet. Du und ich. Und ich und du. Der Rhythmus kommt von selbst dazu. Und ich und du ich. Zusammenspiel, das findet sich. Das ist immer so ein so so dieses Flow-Erlebnis beim Marathonläufer zum Beispiel, der jetzt gerade so seinen Kilometer 24 hinter sich hat und langsam aber sicher in so ein Laufding abdreht, wo eigentlich nur noch der Rhythmus seiner Füßchen auf dem Boden zählt und alles andere also sowieso weitgehend ausgeblendet ist, kann man ganz schlecht die Gehirnaktivität wirklich gut untersuchen. Und dann wird es auf einmal ein... Aber es ist wohl möglich, tatsächlich eine gewisse Synchronisierung oder Synchronisation herzustellen. Man kann das mit Licht zum Beispiel gut machen. Gehört zum Standarduntersuchungsprozedere in der Neurologie bei Patienten, die ein EEG bekommen, dass man den Lichtblitze in einem ganz klaren Takt sozusagen vorspielt. Und man kann eigentlich bei jedem Patienten sehr schön eine Synchronisation sehen, wie die Gehirnzellen, die Aktivität der Gehirnzellen sich auf diese Lichtblitze synchronisiert. Das heißt, der Rhythmus, der äußere Rhythmus wird vom Gehirn erkennbar übernommen. Was dann genau da passiert, ist aber noch im Off. Schrödinger, schön, dass du da bist. Klar, Anna, hatte ich dir versprochen. Du kommst also, weil du es versprochen hast? Nicht nur deshalb. Sondern weil du Rhythmus lernen willst? Ach, nicht nur deshalb. Weshalb denn noch? Deshalb. Ich greife Anna und wir finden uns auf der Tanzfläche wieder. Los, auf Tanzenabend. Rhythmus ist für mich, schnell tanzen zu können. Rhythmus ist tanzen. Rhythmus ist tanzen. Immer. Ich habe Tanzerlebnisse, wo ich das Zeitgefühl völlig verloren habe. Also ein Rhythmus ist immer gleich und er wiederholt sich jedes Mal. Und was man dann spürt, ist ja wie so eine Bewegung, die im Gleichklang ist. Es gibt eine Vorstellung im Kopf davon, wie das genau richtig ist. Kommt immer wieder und man bewegt sich dazu. Und dann zu spüren und zu hören, dass das genau das ist, wo sich der Kopf sozusagen ja auch im Kreis dreht, wo sich der Kopf sozusagen ja auch im Kreis dreht, wo sich der Kopf sozusagen ja auch im Kreis dreht. Man ist in so einer Trance, in so einer Bewegung beim Rhythmus, in so einem Flow. In einem Fluss von Rhythmus und in einem Fluss von Bewegung. Ohne aufzuhören und über irgendetwas nachzudenken. Ich falle raus. Es hält nicht lange. Der Rhythmus ist hin. Ich höre nur noch Störgeräusche. Wie komme ich wieder rein? Wenn man sich selbst im Weg steht und zu viel denkt oder im Stress ist oder so. Und darüber nachdenke, verliere ich diesen Gesamtblick auf den Rhythmus. Und dann gibt es immer wieder den Punkt, wo man denkt, irgendwie, und gleich kommt dieser Break und dann muss ich doch... Härtetest. Wenn du einen Break hast, dann mache ich meistens einen Fehler, da komme ich irgendwie raus. Dann kann man es irgendwie nicht und kommt sich halt wie bei vielen anderen dann Sachen komisch vor. Dann haut es dich auch irgendwo wieder runter. Die Leute lachen trotzdem. Dann versuchst du halt, aus diesem Break rauszukommen. Aufstehen, und wieder in den Grundrhythmus. Erstmal lernt man halt so die Grundschritte. Den musst du dann wieder versuchen aufzunehmen. Und... ruft sich dann ein in die Musik. Klar, ich denke mir immer so, ey cool, die nächste Tür ist meine. Kann aufhören zu denken. Wenn ich einfach so es fließen lasse. Zeit kommst dann ins Dick näher. Ein Beat im Kopf und dann geht das kommt einfach von alleine raus. Dass man das einfach mit einem Video wieder nach Hause. Das ist sowas Richtiges. Also das ist ja genau das ist ja der Rhythmus. Loszulassen und dich einfach nur spielen zu lassen. Es macht einfach Spaß. Wenn es gut läuft. Dann entwickelt sich was viel Volleres am Ende. Oh, dann könnte es was werden. Wie auch bei der Musik. Das ist es nämlich. Verstehen Sie? Der Mond steht schief. Eine Radiostunde für Menschen mit Rhythmusstörungen. Von Tobias Degenhardt. Es sprachen Schrödinger, Christian Friedl. Anna und die Frauen, Elisabeth Hoppe. Ton und Technik, Kai Schliekelmann und Markus Freund. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2013. Das war's eigentlich schon so in groben Zügen. Silence is a rhythm too.